WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, wir sind wieder da. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitemennacht auch heute. Also, wer gerne mit mir sprechen möchte, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist Regina. Regina ist 48. Hallo, Regina. Hallo. Hallo. Weswegen hast du angerufen? Ja, ich habe angerufen, weil ich seit Jahren mich darum mit rumquäle eigentlich, weil sich mein Sohn das Leben genommen hat. Mhm. Wann hat er sich das Leben genommen? 2005. Ja. Wie hat er sich das Leben genommen? Er ist mit Vollgas vor den Baum gefahren. Mhm. War er sofort tot? Das weiß ich nicht mal. Aber er hat nicht lange gelebt mehr. Nein. Hm. Wie alt war er da? Da war er 23. Weißt du, warum er das gemacht hat, Regina? Ja, weil er großen Liebeskummer hatte. Ich habe sein Tagebuch halt gelesen und da waren von den letzten 3 Jahren eigentlich immer nur, dass er halt unheimlich Liebeskummer hatte. Mhm. Was hat denn andere Sachen drin? Ja. Was hat den Liebeskummer ausgemacht? Woran lag's? Naja, er hat sich verliebt aus seiner Klasse in ein Mädchen. Ja. Aber diese Liebe wurde nicht erwidert. Also da kam nicht zurück. Und sie hat das eigentlich sehr ausgenutzt und hat mit ihm unheimlich gespielt. Aha. Also sie fand das ganz toll irgendwie. Ne? Und das ging über so einen langen Zeitraum? Das ging über so einen langen Zeitraum, ja. Die beiden waren nie wirklich zusammen? Die waren nicht zusammen, nein. Er hat sich nur gequält? Er hat sich nur gequält, ja. Hat er zu der Zeit bei dir noch gewohnt? Nein, zu der Zeit nicht mehr. Da hat er bei meiner Mutter gewohnt. Nee, doch, zu der Zeit hat er noch bei mir gewohnt, aber später hat er dann bei meiner Mutter gewohnt. Wie kam das? Ja, er ist dann später zur Uni gegangen und das war halt näher dran. Ach so, meine Mutter ach so. Hat ein großes Haus und hat Platz gehabt. Hat er dir denn während dieser Zeit des Liebeskummers davon erzählt mal? Nein. Nie? Nein, nie. Mhm. Ich habe ihm das auch nicht angemerkt. Dass er Probleme hat, habe ich wohl gemerkt. Aber in der Richtung hat man das nicht bemerkt. Das ist ja in der Tat auch eine sehr furchtbare Art und Form, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Er hätte ja auch schwerst verletzt und schwerst behindert herausgehen können aus der ganzen Sache. Wie hast du damals diese Nachricht aufgenommen, als du das gehört hast? Das kann man nicht beschreiben. Mhm. Das kann man absolut nicht beschreiben. Wie hat dich diese Nachricht erreicht? Ja, das war eigentlich eine ganz aufregende Sache. Und zwar war mein Sohn schon einen Tag vorher verschwunden. Mhm. Und dann habe ich mir aber noch nichts Schlimmes bei gedacht, weil er hat dann auch schon mal beim Freund oder so übernachtet. Und dann ist er aber vormittags nicht aufgetaucht. Und dann habe ich auch schon die Polizei angerufen und habe das erklärt, weil mein Sohn immer schon irgendwie depressiv war und so weiter. Mhm. Und die haben dann auch tatsächlich mir geglaubt und haben eine Fahndung rausgegeben und haben mir auch gesagt, ich soll alle Krankenhäuser anrufen. Mhm. Das habe ich auch getan. Naja, und bis zum Nachmittag hat sich dann nichts ergeben. Ich habe mir auch immer wieder versucht, auf ein Handy zu erreichen. Das Handy war ausgestellt. Ja. Und dann habe ich meinen anderen Sohn losgeschickt. Der sollte dann nach meiner Mutter fahren und bei ihm im PC gucken, ob da irgendwie was zu lesen ist, ob er irgendwo weggefahren ist oder ob irgendwas drin steht, was, wo man was mit anfangen kann. Mhm. Und dann ist er innerhalb kürzester Zeit zurückgekommen, hat gesagt, da ist ein Unfall, die Straße ist gesperrt. Mhm. Und dann habe ich ihn nochmal losgeschickt, dass er andersrum fährt. Und dann dauerte das nicht lange, dann stand bei mir die Polizei vor der Haustür. Und das war dann halt der Unfall gewesen. Haben die Polizisten dir sofort gesagt, dass er tot ist? Ja. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, was dann in dem Moment in einem vorgeht, wenn man so eine Nachricht gesagt bekommt. Gar nichts mehr. Man ist wahrscheinlich der Ohnmacht nahe. Man nimmt überhaupt nichts mehr wahr. Das Mann. Mhm. Und ich hatte sowieso immer Angst um ihn gehabt. Mhm. Warst du alleinerziehend? Im Prinzip ja. Der Vater, wo war der Vater? Der richtige Vater hat sich nie darum gekümmert. Mhm. Ich war dann zwischendurch verheiratet, aber mit einem anderen Mann. Und der hat sich auch nicht für meine Kinder interessiert. Und ich habe damals mal gedacht, das liegt daran, weil die Kinder klein sind, er kann da nichts mit anfangen. Und wenn wir älter werden, dann würde das funktionieren. Aber das hat nie funktioniert und deswegen hatte ich mich auch getrennt. Also, das heißt, das war eine ganz enge Verbindung zwischen dir und deinem verstorbenen Sohn und ist eine enge Verbindung zu dem anderen Sohn, den du hast. Ja, natürlich. Jetzt hast du das erfahren mit dem Tagebuch. Mhm. Hast du irgendwann mal Kontakt zu diesem Mädchen aufgenommen? Ja, ich habe sie mal angerufen. Was hast du dir gesagt? Ich habe sie einfach gefragt, ich weiß gar nicht, wie ich das angefangen habe damals, weil ich wollte ja auch keine Vorwürfe machen oder sowas, um Gottes Willen. Das sind ja junge Leute, das sind halt Teenager, da kann man ja auch keine Vorwürfe machen. Objektiv gesehen nicht, aber subjektiv gesehen. Aber ich habe sie halt gefragt, ob sie Daniel irgendwas angemerkt hat oder so in der Richtung. Ne? Und was sagte sie? Ach, die hat dann Geschichten erzählt, die einfach nicht stimmen. Mhm. Aber du hast dich dann im Griff gehabt und hast dir keine Vorwürfe gemacht? Nein, habe ich nicht. Menschlich wäre es verständlich gewesen, wenn du es gemacht hättest. Es wäre fehl am Platz gewesen. Du hast völlig recht. Insofern gut, dass du es in deiner Emotionalität damals nicht gemacht hast, denn niemandem wäre damit gedient gewesen. Nee. Jetzt ist alles so lange her. Es sind nächstes Jahr sind es 10 Jahre. Mhm. Und du wirst immer noch nicht fertig damit. Nein. Ich glaube, fertig werden kann man damit auch nicht. Das ist nur eine Frage, wie man das verarbeitet und wie man es in der Vergangenheit ruhen lässt. Wirklich fertig werden kann man als Mutter mit Sicherheit nicht, wenn so etwas passiert ist. Nein, kann man nicht. Wie oft? Man durchlebt das immer wieder eigentlich. Mhm. Sprichst du mit deinem anderen Sohn oft darüber? Über die Geschichte, die passiert ist so nicht. Über meinen Sohn, meinen Ältesten schon hin und wieder, ja. Wem vertraust du denn deine Trauer und deine Traurigkeit an? Und wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Nee, schon lange nicht mehr. Das heißt, es bleibt alles in dir. Mhm. Und es wiederholt sich immer wieder und immer wieder. Ja, das ist zwangsläufig. Wenn ich hier aus der Stadt fahre, dann fahre ich jedes Mal an dem Baum vorbei. Das ist schon immer ein Kampf. Mhm. Wie trauerst du? Gehst du zum Beispiel zum Friedhof? Sprichst du mit ihm in Gedanken oder real? Wie machst du es? Ich habe ganz, ganz große Schwierigkeiten, zum Friedhof zu gehen. Mhm. Ich mache das nur, wenn meine Mutter mal schimpft, ne, dann müssen wir neue Blumen drauf und so weiter. Und teilweise macht sie das auch oder meine kleine Schwester. Ja. Aber es ist ganz selten und dann muss ich mich wirklich... Warum ist das so schwer für dich, auf den Friedhof zu gehen? Das darf man eigentlich gar nicht erzählen. Ich habe dann vor meinen Augen immer, wie er da unten drinnen liegt. Ne? Und damit werde ich nicht fertig. Geht nicht. Er ist erdbestattet. Ja. Ja. Hm. Ich habe auch lange gebraucht, überhaupt einen Grabstein draufsetzen zu lassen. Hm. Weil das so in Stein gemeißelt zu sehen, das ist für mich einfach unerträglich. Hm. Wobei ich schon glaube, dass das ein wichtiger Schritt ist, das Unglück und die Trauer auch anzunehmen, indem man den Grabstein auch anschaut. Und auch verinnerlicht, dass da der Name draufsteht und auch versteht, was das bedeutet. Ja. Insofern glaube ich, dass der Schritt zum Friedhof wichtig ist, obwohl dein ersteres Argument dich auch sehr gut verstehen kann, dass du das immer vor Augen hast, wie er da liegt. Ja. Wenn du alleine bist zu Hause, hast du irgendwo vielleicht eine Ecke aufgestellt mit vielen Erinnerungen an ihn, mit Bildern? Gibt es so Rituale in der Wohnung, die du vollziehst? Dass du ja, ich habe viele Fotos von meinen beiden Jungs auch. Ich glaube, Regina, bei allem wirklich ganz tiefen Verständnis, das kannst du mir bitte glauben, bei ganz tiefem Verständnis für deinen Schmerz und deine Trauer, glaube ich aber, dass nach 10 Jahren, nach fast 10 Jahren, musst du einen Schritt weiter gehen. Man sagt ja immer, dass der, wenn jemand schwer krank ist, dass der Sterbende loslassen muss. Aber ich glaube, dass auch der Zurückgebliebene loslassen muss. Vielleicht sogar, ich weiß es nicht, ich bin ja kein, in dem Sinne kein gläubiger Mensch, aber vielleicht auch im Sinne des Seelenheils für den Verstorbenen. Ich weiß es nicht, man sagt es so. Ja, das funktioniert, finde ich. Ich habe mir das auch schon selbst vorgenommen, dass ich dann einfach mir selbst mal gesagt habe, du denkst jetzt nicht daran. Und wenn dann nur einmal die Woche, dass man so. Aber ja, das funktioniert alles nicht. Weil ich glaube, dass du zu sehr eingesperrt bist in dir und deiner Trauer. Geh nach draußen, Regina. Geh zu Menschen, die genauso ein Leid hinter sich haben oder genauso ein Leid tragen wie du. Ja, aber da habe ich wiederum ein Problem mit, weil wenn andere Menschen trauern und erzählen davon, das tut mir so weh, also ich kann das dann gar nicht ertragen. Deswegen scheue ich mich immer. Versuche mal, diese Barriere zu durchbrechen. Im Moment machst du etwas, und schon seit vielen Jahren, was dir ja nicht weiterhilft. Ja. Vielleicht wäre das ein Weg, wenn du zum Beispiel dich der Selbsthilfegruppe Verwaiste Eltern anschließt, wo sich Menschen zusammentun, die ihr Kind verloren haben, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht musst du weinen, vielleicht tut dir dieses Weinen aber auch gut mit anderen Menschen zusammen. Ich kann das nicht sagen, da ist jeder Mensch anders. Aber es ist ein Versuch wert, aus dieser Gefangenschaft herauszukommen, in der du bist im Moment. Ich würde an deiner Stelle alles versuchen. Ja, du bist, versuchen, aber es ist unheimlich schwer. Oder du gehst in eine Trauergruppe, oder du machst ein Trauerseminar, oder du machst sogar eine Trauertherapie. Aber mach irgendetwas. Wir können dir gleich gerne mal die Möglichkeiten an die Hand geben, die es da so gibt. Und dann kannst du es für dich ja entscheiden. Ja. Aber meine grundsätzliche Einschätzung und meine Meinung zu solchen Sachen ist wirklich, dass man nach einer gewissen Zeit rausgehen muss aus dem Kreislauf der eigenen Trauer. Ich weiß. Regina, meine Psychologin, die Sabine, ruft dich jetzt mal an und wird dir das mal alles so hinlegen, und du kannst es dir ja aufschreiben, was möglich wäre, und dann lass es mal einfach wirken, und vielleicht kommst du in den nächsten Tagen, Wochen mal zu dem Entschluss, vielleicht diesen Schritt zu machen. Ich wünsche es dir sehr, und ich wünsche dir sehr, dass du etwas mehr Abstand gewinnen kannst und etwas mehr Ruhe findest. Von Herzen alles Gute. Dankeschön. Wir melden uns gleich. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. 1.13 Uhr haben wir 0800 220 50 50, so erreicht ihr uns oder mailt uns domian@wdr.de. Hier ist Arno. Arno ist 63. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Arno. Jo, hier ist Arno. Ich bin 63 Jahre alt. Ja. Meine Geschichte, ich bin 2010 mit meiner Frau in Urlaub gefahren nach Ägypten und hab mir da irgendwie was zugezogen, was ich mir genau zugezogen habe, konnte man nicht vor Ort genau feststellen. Man hat auf Durchfallerkrankung mich therapiert. Das ging dann eine ganze Weile, fast 10 Tage. Mhm. Ich konnte nichts essen, konnte nichts richtig trinken, hatte andauernd Durchfall, Unterbrechen. Ja, und dann am vorletzten Tag vor dem Abflug habe ich abends noch mit meiner Frau Fernsehen geguckt, und am nächsten Morgen war ich blind. Du warst vollkommen blind? Vollkommen. Schwarzblind. Du bist aufgewacht und konntest nichts mehr sehen? Ja. Mein Gott. Ich wollte zur Toilette, und manchmal geht man ja eben auch, wie zu Hause auch, geht man dann eben im Dunkeln, um nicht jemanden zu stören. Mhm. Ja, und dann habe ich da, es scheint so ein bisschen randaliert, so nenne ich das mal. Und da kam meine Frau und sagt, was machst du da? Da habe ich gesagt, mach doch mal bitte Licht an. Da hat sie gesagt, das Licht ist an. Da habe ich gesagt, dann kann ich nicht mehr sehen. Das muss ein Megaschock gewesen sein. Es war fürchterlich. Du warst in einem Fremdland, du warst sowieso krank. Die medizinische Versorgung ist auch nicht so dolle da. Nee, die war scheinbar nicht ganz so gut. Was habt ihr denn dann sofort an dem Morgen, ihr seid nach Hause geflogen? Ja, das war der Abflugstag. Das war der Abflugstag, ja. Wir haben sofort, also meine Frau hatte sogar, das ist das Gute, dass ich eben so eine liebe Frau habe. Die hat dann alles in die Hand genommen, zur Rezeption, dass ich das Zimmer noch weiter behalten konnte. Das heißt, im Laufe des Tages? Nachmittags ging mit dem Bus dann eben, Sammelbus, dann irgendwo hin wieder zum Flughafen. Ja. Und dann ein Taxi bestellt, und dass ich mit dem Taxi eben fahren konnte. Das war dann fing bei mir schon das ja, das Fantasieren an. Mhm. Das war im Jahr 2010. 2010, vor dreieinhalb Jahren. Wie ist dein Augenlicht heute? Schwarz. Nicht. Immer noch? Ja, geht nicht mehr. Das kommt dann eben. Die Augennerven sind abgestorben. Du bist dann, ihr seid dann nach Deutschland geflogen und wahrscheinlich sofort in eine Klinik. Der Flug war auch wieder fürchterlich. Ja. Da wollte ich eine Kabine haben, wollte mich irgendwo hinlegen und Zwischenstopp mit Currywurst und sowas alles. Na gut. Ich war total von der Rolle. Okay, aber irgendwann seid ihr in Deutschland gewesen. Ich bin angekommen, das war dann auch sofort ein Krankenwagen von der Uniklinik in Düsseldorf. Was haben die diagnostiziert? Ja, die haben erstmal festgestellt, dass ich ein Nierenversagen habe. Mhm. Ich bin also sofort an die Dialyse rangekommen. Aber wird man davon blind? Ja, das habe ich auch nicht geglaubt. Und es wurden da weitere Untersuchungen durchgeführt. Ich war dann über drei Wochen im Krankenhaus. Man konnte aber nichts feststellen. Die Augen und sowas sind in Ordnung soweit. Das Augenlicht hat sich nie verändert. Nein, ein bisschen, das ist irgendwie. Weg. Das ist tot. Das heißt, du musst ja irgendetwas zugezogen haben. Ja, in Ägypten. Das hat man dann festgestellt. Ich war dann nach einer Weile, nach einem halben Jahr in Tübingen bei der Uniklinik. Mhm. Und dort hat ein Professor nach mehreren Untersuchungen festgestellt, dass ich durchs Nierenversagen, dass das Blut eben verdickt war und die Kapillare der Augennerven nicht durchblutet wurden. Und dadurch sind die Nerven abgestorben. Ach, das ist möglich. Durch die Salmonellenvergiftung. Durch die Salmonellenvergiftung. Ja. So habe ich diesen Zusammenhang noch nie gehört. Ja. Und das ist irreparabel. Das ist irreparabel. Wir haben heute noch mal in Tübingen angerufen, rein zufällig, und nochmal nachgefragt, ob es da jetzt eine Möglichkeit irgendwie gibt. Es sind ja doch schon ein paar Jahre eben her. Ja. Aber es ist momentan noch nichts in Sicht. Jetzt lebst du seit 4 Jahren als blinder Mensch. Ja. Wie hast du dich jetzt in dieses ganz fremde Leben für dich eingefunden? Ich sag mal, ich für mich, ja, es ist Kindsein. Es ist wie? Es fallen lassen. Kindsein. Du bist abhängig von allen. Aber du hast eine liebe Frau, sagst du, die dir sehr zur Seite steht. Und auch liebe Kinder zum Glück. Ja. Ein liebes Umfeld, sagen wir mal. Ne? Wenn einem sowas passiert ist, was denkt man denn dann im Nachhinein über einen Ägypten, über diesen Ägyptenurlaub? Nein, gar nichts. Ich war vorhin in Ägypten, wir waren vorher in Kairo alleine und haben dort Urlaub gemacht. Also ich habe da keine Berührungsängste mit Ägypten. Ne? Also es gibt nicht die Gedanken, mein Gott, wäre ich doch bloß nicht dahin gefahren, wäre ich in Schwarzwald gefahren. Nein, das in Schwarzwald kann man sich auch eine Salmonellenerkrankung ziehen und die womöglich nicht erkannt wird. Das hatten wir auch schon im Bekanntenkreis. Also da wurde es aber eben erkannt. Das sind dumme Umstände, dumme Umstände. Das heißt, du hast das insofern als Schicksal akzeptiert, was da passiert ist? Es bleibt mir nichts anderes über. Aber das ist ja irreparabel, ne? Ja, aber du hast heute nochmal angerufen, sagst du. So ein Hauch Hoffnung ist ja doch da. Ja, den hat man immer, ne? Mhm. Den hat man immer. Es gab mal irgendwie so, irgendwie wurde da mal darüber gesprochen, dass man bei Schweinen Augennerven transplantieren könnte. Die haben ja menschenähnliche Organe. Mhm. Und dass man das versuchen würde. Ne? Mhm. Und dann über eine Transplantation dann eben vielleicht sowas. Es genügt, ich sag mal ganz knallhart, es genügt ja nur schon hell und dunkel zu erkennen. Ne? Wärst du schon froh, ne? Ja, sicher. Ja, hellfroh. Was war für dich das Schwierigste, dich in der dunklen Welt zurechtzufinden? Als erstes die Zeit. Ach. Man hat ja kein Zeitgefühl mehr. Ja klar, man sieht ja nicht hell und dunkel. Man hat keinen Tag-Nacht-Rhythmus mehr. Mhm. Und das nächste ist, was noch mich sehr irritiert hat, dass viele Leute sich abgewandt haben. Ne? Ist das so? Ja. Immer und immer man höre ich behindert. Das hier. Immer höre ich das hier. Egal was passiert. Egal was, man ist behindert. Auch Leute, auch enge Freunde, von denen du sehr enttäuscht warst. Auch an und für sich engere Freunde, ja. Die wollen dich gesund und fit haben wie immer. Ja, genau. Und wenn man nicht funktioniert, dann ist man... Und sie möchten sich in Erinnerung halten, aber sie möchten nicht, sie können nicht auf einen zukommen. Genau, und du bist vielleicht nicht so einsatzfähig, wie du es früher warst, und dann bist du ein bisschen langweiliger für die Leute. Ich hoffe nicht, das ist vielleicht für die Leute. Ich habe meinen Humor behalten oder haben noch verstärkt. Ja, aber die Leute... wahrscheinlich schwarzen Humor und sowas bekommen. Aber die können vielleicht auch nicht... lebenslustig. Ich habe mal zu meiner Frau gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe ein und verkrieche mich... Mhm. Oder ich lebe mein Leben weiter. Das ist immer, sehr, sehr, sehr traurig, wenn ich das höre, dass die Freunde sich abwenden. Ja. Es kann einen nur fassungslos machen, mehr kann ich ja gar nicht zu sagen. Ja. Bist du denn sonst körperlich wiederhergestellt? Sonst, soweit geht, ist alles soweit in Ordnung. Es gibt natürlich so ein paar Nebenerscheinungen zum Beispiel. Da hätte man auch nicht dran gedacht. Ich habe mir fast die ganzen Zähne abgebissen, abgerieben, bis auf die Nerven. Warum? Ja, durch Nervosität, durch das, auch wenn man nachts schläft, man ist andauernd dran erinnert. Ja. Wenn du nachts schläfst, das ist auch noch ein Stichwort, das heißt, wenn du die Augen zumachst, im Bett liegst, ist es genauso dir vor Augen wie den ganzen Tag. Ja. Selbst wenn man dich in die pralle Sonne stellt, siehst du keinen Hauch von Helligkeit, nein, gar nichts. Das ist ja eben, die Augennerven sind die Übertragung zum Hirn. Mhm. Und wenn die durchschnitten, so muss man sich das vorstellen, sind, dann kommt kein Input mehr an. Die Kommunikation ist nicht mehr da. Ne? Nach was hast du Sehnsucht? Was würdest du gerne sehen? Als erstes meine Frau. Das wird sie sehr freuen. Nehmen wir mal, dann mache ich immer mal einen Scherz und sage, 3,5 Jahre habe ich sie nicht gesehen. Das ist genauso noch immer in Erinnerung. Gut, nehmen wir die Frau mal zur Seite. Was würdest du sonst gerne noch sehen? Was würde ich alles wieder? Ich würde gerne Auto fahren. Gerne Auto fahren? Ja. Ah, ja. Ich würde gerne wieder Skifahren, also aktiv sein. Ja, ja, ja. Umlaufen. Ja. Ohne Stock. Ja. Ohne Hilfe. Ja. Nicht überall anecken. Nicht gegen die Wand laufen. Als du diesen Unfall oder diese Erkrankung, sagen wir so, diese Erkrankung hattest, da warst du noch berufstätig? Ja. Jetzt natürlich nicht mehr. Ich war ja 60 damals, ja, und war dann eben längere Zeit krank, konnte meinen Beruf nicht mehr ausüben. Was war das für ein Beruf? Bitte? Was war das für ein Beruf? Ich war im kaufmännischen Bereich, im Vertrieb tätig. Gut, das ging dann nicht mit Computer, Telefon und sonstiges, ne? Kommunikation eben. Und das hieß dann Frührente? Und das hieß dann Frührente. Ja, ja. Aber in der Tat bist du wirklich ein optimistischer Mensch. Jo. Das mag ich so, wie du darüber redest. Ja. Manch einer wäre vielleicht daran zerbrochen oder nein, sehr traurig. Oder da habe ich mich ganz strikt gegen gewehrt. Und ich habe gesagt, ich muss das alleine schaffen. Ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das und mache es. Jetzt fange ich an zu weben. Ich fange an mit einem Dremel hier einen Speckstein zu schleifen und sowas, wenn wir jetzt wieder in den Urlaub fahren. Ich finde das super. Ich beglückwünsche dich dazu, dass du das so kannst. Und das macht, glaube ich, auch, ich finde immer schön, wenn Leute anrufen, die so eine Lebenseinstellung haben, weil ich glaube, dass ihr und du jetzt in deinem Fall auch, dass du anderen Betroffenen dadurch Mut machen kannst. Ja, das hoffe ich. Und das ist toll. Das gefällt mir sehr gut. Das hoffe ich. Ich hoffe nur, Arne, dass vielleicht doch irgendwelche Wunder noch geschehen in der Medizin und vielleicht in einigen Jahren. Das ist ein Geldfaktor, ne? Ja. In der Medizin ist alles schön und gut, aber solche Sachen, die kosten sehr viel Geld. Deswegen prozessieren wir zum Beispiel auch, ne? Ihr prozessiert noch? Ja, seit über 3 Jahren. Gegen wen? Gegen den Reiseveranstalter. Gegen den Reiseveranstalter. Gegen das Hotel können wir ja nicht. So, wir können nur gegen den Reiseveranstalter, aber mit dem wir gebucht haben. Dann hoffe ich, dass ihr gewinnt. Ich hoffe, dass du Fettkohle bekommst. Und ich hoffe, dass es ein medizinisches Verfahren gibt, was du damit bezahlen wirst können irgendwann. Ja, das wäre was ganz Traumhaftes. Ich drücke dir herzlich die Daumen. Das wäre was sehr, sehr Schönes. Arno, alles Gute und schöne Grüße an deine Frau. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss, ciao. Tschüss. Hier ist Lisa. Lisa ist 57. Guten Morgen, Lisa. Guten Morgen. Guten Morgen, Lisa. Schön, dass du da bist. Ja, danke gleichfalls. Über was reden wir beide? Ich habe gestern deinen Appell gehört. Du würdest dich gerne darüber unterhalten, was die Zuschauer so denken zum Maidan-Konflikt. Und dazu rufe ich an. Und Krim. Und überhaupt, ja, Russland, genau. Ja. Gerne, ja, leg mal los. Was ist deine Meinung? Heute ist ja nun die Fakten ja mehr oder weniger geschaffen worden in Russland. Ja, das denke ich auch. Ja. Mhm. Was ist deine Meinung? Meine Meinung ist, ich denke auch, dass ich deswegen vielleicht noch was anderes beitragen kann als gestern. Ziemlich gegenteilig zu der Meinung, die der Zuhörer gestern geäußert hat. Ich empfinde das tatsächlich so, dass der Westen in diesem Fall der erste Aggressor gewesen ist. Und ich war unglaublich empört darüber, mit was für einer Fahrlässigkeit zum Beispiel der Klitschko da vor den Sicherheitsrat München, Sicherheitstagung, die ja früher mal Wehrkundetagung hieß, geladen worden ist, wie man da Fakten geschaffen hat. Die Anfänge der Proteste auf dem Maidan sind ja tatsächlich erfolgt, nachdem vom Westen aus Druck ausgeübt worden ist, von der EU dieses Assoziierungsabkommen zu unterschreiben. Und nachdem die Ukraine sich geweigert hat, sind dann ja die Proteste auf dem Maidan als erstes losgegangen. Mittlerweile weiß man eben doch auch schon sehr viel genauer, dass diese ganzen Leute, die da auf dem Maidan protestiert haben, eben nicht nur, wie soll ich mal sagen, ehrenwerte Menschenrechtler sind, sondern dass da zum Teil auch wirklich ein unglaublich hohes Potenzial an Rechtsradikalen, auch international vernetzten Söldnern. Aber wir können uns einig sein, wir sind uns einig, dass es ein revolutionärer Akt war, dass bei einem revolutionären Akt nicht immer alles ganz sauber läuft und dass im Mai hoffentlich freie Wahlen stattfinden und das ukrainische Volk entscheiden kann, von wem es dann regiert wird. Nein, das stimmt ja so nicht ganz. Sondern? Das habe ich ja neulich in einer Diskussionssendung, hat mich das auch sehr überrascht zu hören, dass diese Übergangsregierung im Grunde genommen auch gar keine ist, also keine, nicht, gar nicht neu gewählt werden soll, sondern dass nur aus deren Reihen praktisch das neue Staatsoberhaupt gewählt werden soll. Das heißt, diese ganze sogenannte Übergangsregierung ist demokratisch überhaupt nicht legitimiert. Das heißt, die drei aber wir reden jetzt über ein paar Wochen. Im Mai wird alles neu gemischt. Nein. Doch, ja, so verstehe ich es aber schon, dass das gesamte Volk neu wählen wird. Das Parlament wird neu gewählt. Nein, das glaube ich nicht. Doch, das glaube ich schon. Okay, aber ja, also, wir wollen aber auch nicht das schönreden, was vorher war. Ja. Selbst Putin sagt, ein Gauner ist von dem anderen abgelöst worden. Ja. Also es täte schon gut, wenn das Volk in freien Wahlen entscheiden könnte, was denn nun los ist und was sie wollen. Ne? Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das die richtige Gangart wäre. Ja. So, aber jetzt sag doch bitte was zur Krim. Ich kann mir gut vorstellen, dass die mehrheitlich russische Bevölkerung sich bedroht gefühlt hat von den Fakten, die ja dann geschaffen worden sind aus dem Maidan, von einer Regierung, die nicht legitimiert war, bis jetzt wenigstens nicht ist. Ich glaube, also ich bin ziemlich fest davon überzeugt, dass auch am 25. Mai nicht gewählt werden soll. Die drei Minister haben, die mit einer, also die aus einer rechtsradikalen Partei kommen, auf der Krim mehrheitlich russische Menschen, sich auch in ihrer Identität als russisch verstehend, ja, sich dadurch bedroht gefühlt haben. Ja, aber es gab keine Hetze, es gab keine wirklichen Übergriffe und wir sind uns ja auch einig, dass das keine freie Wahl war. Wenn man die Panzer im Nacken hat und letztendlich nur Ja oder Ja stimmen kann, ist das keine freie Wahl. Warum eigentlich auch so übereilt? Warum hätte man das nicht zusammen machen können im Mai mit der gesamten großen Wahl? Ich glaube, weil vom Maidan Fakten geschaffen worden sind. Und natürlich hast du recht, wenn da Panzer stehen, dann mache ich mein Kreuzchen anders, als wenn da keine Panzer stehen. Das ist vollkommen klar. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass die tatsächlich sich bedroht gefühlt haben. Und weil, glaube ich, eben schon vorher Fakten geschaffen worden sind, war das auch eine... Ja. Erschreckend ist es nur, dass es auch wieder keine freie Wahl war. Nicht nur wegen der Panzer, sondern weil es auch keine internationalen Beobachter gab. Die Russen haben die rausgejagt. Ja, die Russen haben eine sehr fragwürdige Menge an Politikern selber wohl irgendwie tatsächlich organisiert, die dann da geschaut haben. Es war keine international legitimierte, das ist richtig. Ja. Aber wenn du jetzt gesehen hast, die ganzen Übertragungen von den Reaktionen der Leute jetzt auf der Krim, hattest du den Eindruck, dass sie besonders eingeschüchtert oder manipuliert gewirkt haben? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was da Propaganda ist und was echt ist. Nee, das wissen wir wahrscheinlich alle nicht. Nee, das wissen alle nicht. Ich habe einen Bericht gesehen, irgendwo, ich weiß nicht, im ZDF oder ARD oder bei RTL, ich weiß nicht. Da sollte eine ukrainische Frau von einem deutschen Reporter interviewt werden. Und dann kamen russische Sympathisanten und schubsten sie zur Seite und schlugen sie fast und sie konnte nichts mehr sagen. Mhm. Also man weiß es nicht, man kann es nicht sagen. Mhm. Was ist deine Einschätzung, was glaubst du, was der Westen mit Putin machen soll, beziehungsweise wie der Westen reagieren soll? So ist es besser gefragt. Ich war schon vorher unglaublich wütend darüber, dass nach den 2+4 Abkommen, oder hieß es damals 4+2, das weiß ich nicht mehr, ist ja der zerfallenen UdSSR zugesagagt worden, dass die NATO in diesen Ländern keine Mitgliedschaft bewerben würde. Mittlerweile haben wir, glaube ich, jetzt, was haben wir, Lettland? Ja, Polen, Estland, ja. Lettland, also ganz viele sind dazu und gekommen. Und das hat mich schon damals unwahrscheinlich wütend gemacht. Und das sagen selbst konservative Politiker, dass sie das nicht gut finden. Ja. Man hat den Russen das versprochen, dann muss man das auch halten, ist die eine Position. Die andere Position, wer sind wir, der Westen, und wer sind die Russen, dass wir über diese Völker entscheiden können, wenn die es wollen? Wenn die mehrheitlich, wenn die Parlamente, das sind alles demokratische Staaten mittlerweile, Polen vorneweg, wenn die Polen sagen, wir wollen in die NATO, ja, dann sollen sie in die NATO. Egal, welche Großmächte sich gegenseitig was versprochen haben. Ja, aber so ist es ja sowieso nicht. Die NATO macht sich ganz genau Gedanken darüber, wer soll Mitglied werden und wer nicht, und entscheidet da ja auch nach eigenem Interesse. Es wäre vielleicht schöner wäre ja sowieso eine Welt, die wir uns denken, wo es keine NATO geben muss. Ja, oder was ich gar nicht so schlecht finde, irgendein ich weiß gar nicht, wer hat das mal vorgeschlagen vor vielen Jahren, den Versuch zu unternehmen, dass die Russen auch in die NATO kommen. Wäre das Problem gelöst? Naja, die NATO ist ja praktisch entstanden als einer der großen Machtblöcke. Okay, definieren wir sie um. Wozu brauchst du dann überhaupt noch eine NATO? Ja, man weiß ja nicht, was da auf der Welt sonst noch passiert. Also je näher man sich mit den Russen verbündet, desto besser für uns alle. Auf legitimer demokratischer Basis natürlich. Ich bin da eigentlich sowieso komplett draußen, weil ich an diese Machtpolitik gar nicht glaube, zumindest kein Vertreter davon bin. Und fand die Grünen damals sehr sympathisch, als sie gesagt haben, sie wollten aus der NATO raus. Auf der Position bin ich heute noch. Ja, aber die Grünen haben auch den Kosovo-Krieg mit unterstützt. Also das war auch ja, eben, NATO. Da war ich draußen. War ich draußen. Andererseits, was glaubst du, wie froh die Polen sind, dass die jetzt in der NATO sind? Die haben so schon Angst und wenn die nicht in der NATO wären, hätten die noch viel, viel mehr Angst. Weil wir es mit einem Gegner zu tun haben, der nicht kalkulierbar ist. Glaube ich. Ich halte den Westen in der jetzigen Form auch nicht für kalkulierbar. Also wie gesagt, ich war sehr erleichtert, als ich die ersten Stimmen, die auch nur ganz grob in meine Richtung gingen, wie bei Anne Will von Egon Bahr und behüte Gott Donani. Du wirst es vielleicht sowieso meinem bisherigen Redebeitrag entnommen haben. Ich bin eine Linke und hätte mir nicht träumen lassen, noch vor ein paar Jahren, dass ich irgendwann mal so erleichtert sein würde über eine Äußerung, die Donani oder Schröder Egon Bahr tut. Aber tatsächlich, ich habe jetzt das Gefühl, es ist ein bisschen diese, also ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass die ganzen Talkshows zu dem Thema auch einer gewissen Staatsräson genügt haben. Ich war erleichtert, als ich dann solche Stimmen zumindest gehört habe. Ich habe die Sendung auch gesehen und fand das auch sehr beeindruckend, ja, muss ich sagen. Aber ich fand tatsächlich auch, dass dadurch ein Bann gebrochen war. Das heißt, ich hatte schon vorher das Gefühl von, naja, sagen wir es ruhig mal Zensur. Wobei wir nicht bei aller Kritik, und ich bin ja auch ziemlich auf deiner Seite, wir wollen nicht diesen Machthaber Putin schönreden. Das ist natürlich. Den wollen wir nicht schönreden. Diesen Schulenhasser, diesen martialischen Typ, wie er heute aufgetreten ist, das muss auch klar gesagt werden. Bei allem Verständnis und vielleicht auch bei dem Versuch, sich in die Mentalität der Russen hineinzuversetzen. Der kostet das ganz barock aus und ich halte ihn tatsächlich auch nicht für einen lupenreinen Demokraten. Nee, ich leider auch nicht. Lisa. Ja. Unsere Zeit rennt weg. Schade, schön, dass du angerufen hast. Schade, dass die Zeit rum ist. Aber lass mir noch einen kleinen letzten. Sehr gern. Ich wollte sagen, dass die Leute, die uns regieren, die sind mir manchmal auch wirklich nicht mehr sympathisch als Putin. Naja, also wenn ich die Wahl hätte, möchte ich lieber von Frau Merkel regiert werden als von Herrn Putin. aber natürlich. Was für eine Frage. Ich möchte gar nicht regiert werden, um ehrlich zu sein. Naja gut, leider geht's nicht anders. Ich glaube, dass ganz viele Leute hier und meine Person eingeschlossen mit dem Fuß im Gefängnis säßen, wenn Herr Putin hier regieren würde, weißt du? Ja, das könnte sein. Also insofern keine großen Sympathiewerte in die Richtung. Liebe Lisa, danke für deine Äußerungen und alles Gute wünsche sehr ich dir. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, 1:33 Uhr, Themenhinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Feuer. Ich möchte gerne morgen mit Leuten sprechen, die Opfer, die schon mal Opfer einer Brandstiftung waren, die an schweren Verbrennungen, beispielsweise durch einen Unfall, litten oder leiden. Oder auch mit Leuten, die selbst ein Feuer gelegt haben. Dann auch noch gerne mit Menschen, die durch einen Brand alles verloren haben und mit Feuerwehrleuten. Was war euer schwierigster Einsatz? Vielleicht ist er euch gelungen, vielleicht ist er euch auch misslungen und ihr macht euch im Nachhinein Gedanken darüber. Also wenn ihr gerne mit mir über dieses Thema sprechen wollt morgen, das Thema Feuer, meldet euch gerne an unter domian@wdr.de oder ruft ab 0 Uhr an oder gerne dann auch während der Sendung. Jetzt weiter mit der freien Themennacht, 1:34 Uhr, und hier ist Sandra, und Sandra ist 35 Jahre alt. Hallo Sandra. Guten Morgen. Guten Morgen. Um was geht's bei dir? Also bei mir geht's prinzipiell um vielleicht ein etwas ein seltsames Thema, und zwar mein Nachbar hat sich in mich verliebt. Das ist vielleicht noch gar nicht so seltsam. So ganz selten ist das nicht, nee. Nee, aber mein Nachbar ist 85 und ich bin 35. Das macht das Ganze so ein bisschen kurios. Ein bisschen pikant, ja. Ja. Ist der Nachbar solo? Ja, die Frau ist gestorben vor ein paar Jahren. Und bist du auch solo? Ja, so halbwegs. Also heute war halt was. Und ich muss dazu sagen, mein Freund ist halt, oder war halt 21, also ein paar Jahre jünger als ich. Siehst aber du, er hat sich ja nicht ausgesucht, deswegen. Du guckst ja auch auf die Jüngeren. Dann kann der Nachbar auch auf die Jüngeren gucken. Natürlich kann er das, natürlich, klar, aber man sollte halt einfach schauen, weil ich selber habe das natürlich auch ein bisschen abgeblockt. Wie hast du das denn bemerkt? Wie zeigt er das? Also er hat es mir gesagt. Ach so, er hat es mir gesagt. Also ich habe mir jetzt die letzte Zeit immer rumkutschiert, weil sein Auto kaputt war. Mhm. Und irgendwann hat er mich zu sich gebeten und dann war ich bei ihm zu Hause und dann hat er mir halt eröffnet, er habe einen erotischen Traum gehabt. Ach du je. Und ach du je. Indem ich die Hauptrolle gespielt hätte. Hat er dir erzählt, was für ein Traum das war? Ja, er hat gesagt, dass Männer halt so träumen. Und dann war ich schockiert, weil ich mir dachte, ein 85-Jähriger hat doch solche Träume nicht mehr. Du hast nicht weiter nachgefragt. Ja, also mir war dann ja auch schon klar. Er hat gesagt, er hätte einen erotischen Traum von mir gehabt, also wo ich die Hauptrolle gespielt hätte. Ja. Und ich war, wie gesagt, ich war wie vor den Kopf geschlagen. Wie hast du denn dann reagiert? Ich? Ja, du. Wie hast du reagiert, als er das gesagt hat? Also ich habe versucht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen letzten Endes. Also ich habe möglichst cool zu wirken, aber ich war im Grunde war ich tief innerlich total schockiert. Das war voll traumatisch für mich, weil ich habe sowas noch nie bekommen. Also von so einem wirklich weitaus älteren Mann so ein Angebot. Ein erotischer Traum ist die eine Sache und ja, aber er wollte das auch durchführen. Also er wollte das dann auch mit mir machen, als ich dann bei ihm zu Besuch war. Hat er mich dann auch echt gebeten, ob wir nicht da irgendwie so zur Sache gehen könnten und ja. Er hat dich gefragt, wollen wir Er hat mich gefragt, ob wir dann nicht was starten könnten, weil ich sei ja zurzeit Single. Ich habe ihm da noch nichts erzählt, dass ich da was habe mit meinem. Ne? Aber nochmal die Frage, ein erotischer Traum und mal Sex haben ist eine Sache und verliebt sein ist eine andere Sache. Ja, ist er also verliebt? Ich denke, dass er verliebt ist, weil das Problem ist, er ruft jetzt jeden Tag bei mir an. Was hast du dem denn gesagt, als er sagte, wollen wir das denn mal realisieren? Ja, ich habe ihn dann natürlich abgeblockt. Also ich habe natürlich gesagt, es tut mir leid, wir sind gut befreundet und ich kann mir nichts mehr vorstellen mit ihm. Aber das nimmt er nicht so ernst, er ruft dich an. Er ruft mich an und das, wie gesagt, jeden Tag. Und was sagt er dann? Ja, also er versucht vorzuschieben, dass ich ihn irgendwo hinfahren soll. Und das Problem ist, wenn wir dann halt unterwegs sind, dann macht er mir halt wieder diese Angebote und fragt, ob ich ihn nicht küssen könnte, mal wenigstens. Und echt? Das ja, und ich muss ihn halt jedes Mal wieder zurückblocken. Fasst er dich an? Ob er mich anfasst? Ja. Nicht wirklich, also mehr so an der Schulter, mal kurz und mal eben so an der Schulter streicheln, aber mehr halt zum Glück nicht. Also er wird nicht zudringlich mit Gesten? Nee, ich hatte aber auch schon so ein paar Albträume, wo ich mir echt dachte, also als ich die Albträume hatte, habe ich mir schon gedacht, okay, also seitdem habe ich auf jeden Fall ein etwas schlechtes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Und ich habe ihm auch bislang noch nicht gesagt, dass ich im Grunde das gar nicht mehr so möchte. Und ich weiß auch nicht, wie ich damit... So, aber da sind wir schon bei dem Fehler. Ich finde, dass du dem eine ganz klare Kante zeigen musst. Mhm. Ganz klar. In aller Freundlichkeit, aber aller Entschiedenheit. Dass du ihm gerne hilfst und dass ihr da gerne ein bekanntschaftliches Verhältnis haben könnt. Aber dass die gesamte Thematik, Erotik, Sexualität, Verliebtsein für dich komplett uninteressant ist und du das nicht haben möchtest. Mhm. Und wenn er damit nicht aufhört, dann ziehst du dich komplett zurück. So musst du es ihm sagen. Ist natürlich schwierig, weil er natürlich mein Nachbar ist, ne? Ja, gut, aber mein Gott, was hat der Mann denn für eine Achtung vor dir? Der bedrängt dich ja. Du bist eine junge Frau und eigentlich muss er ja kapieren. In der Regel stehen Frauen mit 35 nicht auf Männer mit 85. So, ja, dazu muss ich noch was sagen. Er hat mir also vor ein paar Tagen hat er mir halt Fotos aus seiner Jugend gezeigt, als er so alt war wie ich. Ja, und das war halt so für mich ein Gefühl, das war so strange. Für mich war das ein Gefühl, okay, Baby, jetzt schließ die Augen und stell dir vor, wie ich früher ausgesehen habe. Genau. Das ist doch peinlich, dass er das macht. Ich finde das jämmerlich, dass ein 85-jähriger erfahrener Mann sowas tut und sich so erniedrigt auch. Mhm. Dass er nicht kapiert, da läuft nichts. Ja. Es ist alles okay, wenn er weiter aktiv wäre, wenn er ein kleines Signal von dir bekommen hätte. Es gibt ja solche Beziehungen. Mhm. Ich will auch gar nicht darüber urteilen. Wenn das funktioniert, soll es funktionieren. Aber sobald man als so viel älterer auch nicht hauchdünn ein Signal von der anderen Seite bekommt, ich will das auch, muss man die Finger davon lassen. Ich habe ja schon fast die Sorge, dass es sich irgendwie nicht, dass es sich vielleicht nachher in so eine Art Store-Geschichte ausweiten könnte. Das wäre natürlich total heftig, ne? Wenn ich jetzt irgendwie jeden Tag da Anrufe bekomme. Und ja, deswegen... Ihm geht's halt körperlich nicht gut. Und er ist halt, man hat natürlich auch so ein gewisses Mitgefühl, klingt jetzt negativ, aber es ist ja so. Ne? Der Mann ist halt schon einfach so alt und... Gut, aber du kannst dich aus Mitleid ihn küssen. Das ist doch albern. Das ist albern, das geht doch nicht. Mhm. Also ich finde, dass du in freundlichem Ton, aber im entschiedenen Ton, wie ich es gerade schon gesagt habe, müsstest du oder musst du ihm das sagen und musst ihm das klar machen. Mhm. Und am besten möglichst bald. Und möglichst bald. Ich würde sagen, gleich morgen. Ja. Vielleicht kapiert das dann ja. Mhm. Vielleicht ist er ja im Grunde ein netter Mensch und nur nochmal seine Hormone sind nochmal durchgegangen. Ja, das hat er ja selber auch gesagt. Er sagt, das würde er nicht kennen und die waren halt zurückgefahren, seitdem seine Frau tot ist, hat er das nicht mehr gehabt und seitdem wir jetzt miteinander Kontakt haben, ist es halt einfach so. Ne? Es ist natürlich tragisch für ihn, hochtragisch, aber letztendlich ist es so. Ich muss ihn halt irgendwie verletzen, es tut mir voll weh. Du musst es ein bisschen tun, ja. Du musst es. Manchmal ist die Wahrheit verletzend, das stimmt, ja. Sandra, viel Glück. Ich danke dir. Gerne, tschüss. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben. Dominik ist hier. Dominik ist 18. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Dominik. So, hallo. Was reden wir? Ja, ich habe ein Problem. Ich hatte gestern Nacht hatte ich frei. Also ich arbeite meistens nachts und hatte gestern, wie gesagt, frei. Mhm. Da bin ich mit einem Kollegen in meinem Auto rumgefahren und dann gibt's bei uns in der Nähe, gibt's sozusagen so einen Parkplatz, der ist berüchtigt für Schwule halt, ne? Mhm. Da sind abends Schwule halt in der Nacht. Dann waren wir circa 23:30 waren wir da. Warum seid ihr da hingefahren? Aus Spaß. Einfach so mal gucken, was da so los ist, weil sonst ist nirgendwo mehr was los in der Stadt. Bisschen Schwule gucken. Ja, genau. Okay. Richtig. Ihr seid hingefahren und seid im Auto geblieben. Richtig, genau. Mhm. Nur zum Gucken halt, bisschen da rumfahren. So ja, und so, ne? Ja. So, dann der Parkplatz ist in zwei Teile unterteilt. Einmal kann man rechts rum und einmal links rum fahren. Mhm. Ich bin rechts rumgefahren, weil ich habe links das Auto meines Vaters stehen sehen. Oh. Ja, und das ist also ein Auto, das erkenne ich sofort. Das hat auf jeden Fall, ist ein Charan und hat oben solche Rallye-Streifen, sag ich mal. Okay. Weiße. Ja. Und dieses Auto gibt's halt. Hast du sofort erkannt? Genau. Ja. Dann sind wir, wie gesagt, auf die rechte Seite gefahren und er stand halt links. Ja. Dann sind wir ausgestiegen hinter einem Busch und haben dann halt mal geguckt. Ja. Und mein Freund ist dann mal, einen Kollegen hatte ich dabei, der ist ein bisschen vorgegangen, der hat dann auch mir das Nummernschild bestätigt. Das war halt mein Vater. Und war dein Vater in dem Auto drin? Genau, der war in dem Auto, der saß da. Alleine? Alleine. Und was hat er da gemacht? Ja, der stand da. Mhm. Und da der Parkplatz halt für Schwule sehr berüchtigt ist, habe ich mir da jetzt einige Sorgen, ne? Als ich ihn da gesehen habe, war ich ziemlich perplex. Habt ihr denn die Sache dann noch ein bisschen beobachtet? Genau, wir haben beobachtet. Die ganze Zeit standen wir noch da und, Und was habt ihr denn gesehen? Da hat, oft hat er aufgeblinkt, sag ich mal. Das ist halt da so ein Zeichen, wie wir waren schon mehrmals da. Das ist halt so ein Zeichen, dass man Interesse hat für andere oder so, ne? Warum fahrt ihr da eigentlich immer, warum fahrt ihr da eigentlich immer wieder hin? Bist du auch ein bisschen schwul? Nee. Sicher nicht. Nee. Ja. Das ist halt der einzigste Punkt, wo abends noch mal los ist, so spät, mitten in der Woche, ne? Okay, dann habt ihr den Vater beobachtet, der hat dann schon mal aufgeblinkt. Ist denn auch jemand in das Auto eingestiegen zu ihm? Nee, bis jetzt noch nicht, haben wir nicht gesehen. Wie lange habt ihr ihn beobachtet? Boah, bestimmt eine Viertelstunde. Ja, ist ja nicht so lange. Ja. Gibt es denn andere, hast du mal durchgedacht, gibt es irgendwelche anderen Möglichkeiten, weswegen er vielleicht da geparkt hat? War er beruflich zu der Zeit unterwegs? Nee, mit Sicherheit nicht. Das ist also, wie gesagt, so ein Park-and-Ride-Parkplatz und der ist halt ziemlich berüchtigt dafür. Wir haben auch schon einige Beobachtungen gemacht. Da ist auch schon oft zum Verkehr gekommen halt auf dem Parkplatz und so. Ne? Also nicht an dem Tag, aber an anderen Tagen halt. Ne? Und ich meine, was macht man nachts um 23:30 so einen Parkplatz, ne? Wo war er denn offiziell um diese Zeit? Offiziell war er noch geschäftlich unterwegs. Ah ja. Kann das sein, dass er da den Wagen schon mal hinstellt, mit der Bahn irgendwo hinfährt geschäftlich und... Nee, aber nicht um 23:30 nachts, mitten in der Woche. Nee, das glaube ich nicht. Mhm. Jetzt bist du erstmal platt. Jetzt hast du die Vermutung, dein Vater ist vielleicht heimlich bisexuell oder gar schwul. Genau, bi oder schwul. Ja, mein Problem ist halt jetzt, soll ich mit ihm reden, soll ich mit meiner Mutter reden, soll ich überhaupt mit jemandem sprechen? Du machst dir Gedanken darüber. Tja, ziemlich, ne? Was soll man da denken? Wenn der Vater... spielen wir das mal nun mal durch. Nehmen wir mal an, er ist vielleicht bi. Wie wäre das für dich? Wie wäre das für dich? Also ich finde, das wäre eine Frechheit. Nicht so offen zu sein und uns so, sag ich mal, mich so zu verarschen. Mich und meine Mutter, sag ich mal. Wie viel, ja. Wie groß ist die Familie? Nur ihr drei? Ja. Ja. Und ich habe noch zwei Geschwister. Ah ja, also eine große Familie. Ja. Wie sind die älter als du, die Geschwister? Ich bin der Mittelste. Meine Schwester, die ist älter, mein Bruder ist jünger. Verstehe. Also Dominik, ich gebe dir recht, ich wäre auch irritiert an deiner Stelle. Ja. Und wenn du das alles mal so durch dir gedacht hast und es keinen vernünftigen Grund gibt, warum der da eigentlich stehen könnte. Nee, definitiv nicht. Definitiv nee. Nicht. Du hast mit deinem Kumpel auch drüber gesprochen. Ja, ja. Also der hat auch gedacht, sein Vater eine Schwuchtel. Ne? Ganz klar. Ja, wobei das Wort lassen wir mal sein, das ist gleich ein bisschen sehr, sehr übel und diskriminierend. Ja, ja. Also du hast keine Idee, dass das irgendwas Geschäftliches, ich frag's nochmal. Okay. So, du machst dir Gedanken, kann ich verstehen, würde ich mir auch machen an deiner Stelle. Dann sprich ihn an, unter vier Augen. Erzähl nicht mit meiner Mutter. Nein. Das musst du erstmal mit ihm regeln. Ja. Das, wenn Mutter ist so Verpetzen und Denunziation, ist nicht gut. Red mit ihm. Du hast ihn gesehen. Ja. Du sagst, Papa, ich habe das beobachtet. Erklär mir, warum du da bist. Sag mir die Wahrheit. Egal, wie die Wahrheit aussieht, aber sag sie mir. Damit kann ich besser leben als mit irgendwelchen Heimlichkeiten. So sag's. Ja, stimmt. Das wäre besser. Ja. Mach es so. Auf jeden Fall. Ja. Alles klar. Also, somit ist die Sache schon geklärt. Sprich ihn an und mal gucken, was dabei rumkommt. Alles klar, dann mach ich das. Dominik, viel Glück. Darf ich noch einen grüßen? Ach, nicht gerne, weil es ja keine Grußsendung ist. Akzeptierst du das? Ja, alles klar. Sehr nett. Klar. Tschüss, Dominik. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Seht ihr, der war auch wieder nett. Wie oft sage ich das und dann brüllen die Leute den Gruß doch raus. Dominik hat es sehr freundlich akzeptiert. Hier ist Doris. Doris ist 39. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Doris. Was ist dein Thema? Mein Problem ist, mein Freund trägt gerne Frauenkleider. Mhm. Und er ist der Meinung, er ist auch im falschen Körper geboren. Wie lange bist du mit ihm zusammen schon? Fünf Jahre sind wir. Fünf Jahre, seit wann weißt du das? Also ich wusste es von Anfang an. Das ist halt Kleidung, dass er sich auf die Kleidung bezogen hat. Zieht er die Kleidung in deiner Anwesenheit an? Ja. Ja? Das darf er auch. Da habe ich kein Problem mit. Ihr wohnt auch zusammen? Ja. Mhm. Hat er die Kleidung, läuft er zu Hause immer als Frau rum? Jetzt hier, ja. Also meine Familie hat da nichts dagegen. Ich meine, wenn ihr zu Hause seid, ihr beiden in eurer Wohnung, hat er dann immer Frauenkleider an? Ja. Mhm. Und brezelt er sich auch ein bisschen auf als Frau mit Schminke und... Schminke er nicht. Nö. Also halt nur eine natürliche Frau. Perücke? Rüberkommen. Perücke auch? Nein, er hat längere Haare. Ja. Deine Familie weiß es schon? Ja, meine Familie weiß es auch. Und was sagt meine Familie ist nicht. Sie akzeptiert das. Bitte? Sie akzeptiert das. Kein Problem. Und seine Familie? Die weiß es nicht. Mhm. Also er hat sich jahrelang eigentlich auch verstecken müssen. Mhm. Und als wir uns halt kennengelernt haben, da war es dann halt vornherein geklärt. Wie ist denn das für dich? Du hast dich ja jetzt in einen Mann verliebt. Ich gehe mal davon aus, dass du heterosexuell bist. Ja. So, und dann hast du aber jeden Tag bei dir in der Wohnung eine Frau. Taunt dich das nicht irgendwie ab? Doch, eigentlich schon. Ja. Aber ich sehe ihn eigentlich auch eher als Mann. Aber wenn er rumlaufen will, dann habt kann ihr er denn, das eben machen. Habt ihr noch viel Sex miteinander? Selten. Liegt es daran? Teilweise, ja. Wenn es zu der sexuellen Aktion kommt, hat er dann auch noch Frauenkleider oder gar einen Frauenslip an? Ja. Und das ist natürlich auch nicht so schön für dich, oder? Also wie gesagt, an der Kleidungsstelle eigentlich weniger. Es ist halt eher auch das Verhalten. Was für ein Verhalten, dieses eher weibliche Verhalten, was meinst du? Ja, das weibliche Verhalten und er will dann auch als Frau befriedigt werden. Und, was heißt das? Vielleicht soll ihn halt unten streicheln, nicht am Penis, sondern halt, da hat er so eine Stelle, wo er sagt, da ist seine Muschi. Ach so. Und, da sagt er, das ist seine Muschi. Mhm. Und da muss ihn streicheln. Und, ja, da kommt mich dann halt der Widerwillen. Schafft er denn noch eine Erektion? Ja. Das schon. das schon. Aber er schläft dann kaum mit dir, wirklich? Es gibt keinen richtigen Geschlechtsverkehr? Nein. Weil du, also gar nicht. Also seit über einem halben Jahr gar nichts mehr. Ist er denn, da muss man sich das wieder reinfällen, er möchte eigentlich eine Frau sein? Mhm. Wäre aber er weiß, dass er aufgrund seiner körperlichen, wie er gebaut ist, weil er so groß, kräftig, ist es nicht möglich. Mhm. Er wäre dann eine lesbische Frau? Ja. Oder steht er auch noch auf Männer? Nein. Das nicht? Das heißt, aufgrund seiner Konstitution ist eine Geschlechtsumwandlung, eine Angleichung, wie immer man es nennen mag, nicht geplant? Nein, das hat er nicht vor. Es, wie gesagt, kommt nicht in Frage, weil es ist halt nicht machbar. Verstehe. Es ist vielleicht machbar, aber es wird dann komisch aussehen. Du hast gerade so gesagt, seine Art im Sexuellen turnt dich ab. Ist er denn, wenn er dann in Frauenkleidung, und er sieht ja sicher auch ein bisschen bizarr aus, wenn er ein kräftiger Kerl ist und dann mit Rock und Bluse rumläuft in der Wohnung, ist er dann auch sehr weiblich, so in den Attitüden, im Reden, gibt er sich sehr feminin? Teilweise, ja. Also er sucht es dann meist. Aber muss ich meistens lachen. Da musst du lachen? Ja. Bist du mit ihm als Frau, also dass er eine Frau ist, auch schon raus auf die Straße gegangen? Ja, da habe ich ihn mal unterstützt. Und wie reagieren die Leute? Also wir wohnen jetzt, wir sind aus Hamburg weggezogen und selbst in Hamburg hatte ich ihn halt dazu gekriegt, zum Christopher Street Day mit dem Minirock und so. Mhm. War für ihn auch eine Überwindung, weil er früher auch nie rausgegangen ist. Aber wenn ihr jetzt nicht also habe ich ihn eher zugebracht. Verstehe. Dass er das. Aber wenn ihr jetzt nicht mehr in Hamburg wohnt, wohnt ihr wahrscheinlich irgendwie im Umland? Oder? Ja. Ja, das heißt, da kennt man sich also eher dörflich. Bitte? Es ist eher Dorf. Dorf, na eher dörflich sogar. Ja. Gut. Aber wenn ihr dann aus der Wohnung rauskommt, eher aufgebrezelt als Frau, sehen die Nachbarn das? Wie reagieren die? Das ist uns egal. Okay. So, aber egal bist du dir selbst nicht. Und du hast ja auch angerufen. Nach all dem, was du erzählt hast, ist da noch genug Grundlage für eine Partnerschaft, für eine Liebesbeziehung? Doch, das ja. Es ist halt nur immer nicht ganz leicht, mit ihm umzugehen. Mhm. Naja, was du mir gerade so erzählt hast, ja, und, die Sexualität gibt es nicht mehr, es gibt nur eine seltsame Sexualität, dich turnt das so, vieles turnt dich da ab, das finde ich schon sehr gravierend. Ja, aber halt, man ist nicht mehr die Jüngste und naja. Man hat halt endlich mal wieder eine Partnerschaft. Und was empfindest du denn für ihn noch oder immer noch? Er ist mein Partner und ich liebe ihn. Aber du hast angerufen. Ja, weil er sucht ja auch psychologische Hilfe und es ist halt auch schwer, hier was zu finden. Mhm. Also er sucht wo er halt Unterstützung braucht. Er sucht psychologische Hilfe. Mhm. Ja. Gut. Ja, und da ich ihn halt in allen unterstütze. Ah, verstehe. Wie viele Kilometer wohnt ihr denn von Hamburg entfernt jetzt? Circa 200. Oh, also ja. Es ist eher Hannover. Hannover. Na gut, aber da werden wir für euch schon was finden, was wir euch da empfehlen können, Doris. Vielleicht wäre es auch gar, ja, vielleicht wäre es auch gar nicht schlecht, wenn du mal mit zu einer solchen psychologischen Beratung gehen könntest, als Partnerin. Denn da sind sicher dann auch viele Möglichkeiten, mal das zu thematisieren, mit dem du nicht so zufrieden bist. Das auf jeden Fall. Ja. Also wir haben uns auch im Internet auf verschiedene Webseiten umgeschaut. Ja. Ne, wo halt Gleichgesinnte, sag ich mal, sind. Gut. Und die das gleiche Problem haben. Also genau. Da Erfahrungsaustausch ist schon wahr. Das ist schon ein guter Anfang. Mhm. Doris, wir machen uns jetzt schlau für dich und wir melden uns. Klar. Wir melden uns wieder. Das heißt, die Sabine, meine Psychologin, ruft dich an und alles weitere dann am Telefon gleich. Okay? Okay. Dankeschön. Also, alles Gute dir und deinem Partner. Ja. Tschüss. Ebenso. Ciao. Tschüss. Danke. Nochmal zwischendurch das Thema für morgen, der Hinweis auf unser Thema. Das Thema heißt Feuer. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die von Feuer in welcher Art und Weise schon betroffen wurden. Also in Form vielleicht eines schweren Unfalls, von Verbrennungen, vielleicht ist eure Wohnung abgebrannt, vielleicht seid ihr Feuerwehrleute oder arbeitet im Rettungsdienst und seid mit Feuer konfrontiert worden. Vielleicht ist der eine oder andere, aber auch unser Zuschauer oder Zuhörer, ein Brandstifter und hat seine Strafe abgesessen und möchte darüber erzählen, über die Tat, die er zu verantworten hat. Also ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen oder auch gerne während der Sendung zum Thema Feuer. Hier ist Mike. Mike ist 30. Hallo Mike. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Hallo Mike. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke. So. Ja, mein Thema ist, meine Schwester ist vor 14 Tagen verstorben und ja, ich kann nicht trauern und ich weiß nicht wirklich warum. Ja, wie alt ist deine Schwester geworden? Die ist 45 Jahre geworden. Die hatte eigentlich Brustkrebs diagnostiziert bekommen, was sich allerdings dann als Fehler herausstellte, weil es dann doch Leberkrebs war. Leberkarzinom nennt sich das wohl. Und ja, ist dann halt, als sie ins Krankenhaus gekommen ist, dann halt in 4 Tagen auch schon gestorben. In 4 Tagen? Und so schnell? Ja, sie wurde am nächsten Tag, sie hatte Schmerzen, am nächsten Tag wurde sie gelb schon. Und dann haben die Ärzte gemerkt, da stimmt doch irgendwas nicht. Und ja. Dann einen Tag später wurde uns schon gesagt, dass sie sterben wird und ein weiterer Tag später hieß es dann, ja, heute wird es so sein. Und ja, das war natürlich dann für alle ein großer Schock und ich muss dann halt der Starke sein. Du musst der Starke sein? Ja, ich bin der Einzige, der nicht trauert und alles organisiert. Ich weiß nicht, ob ich keine Zeit habe zu trauern oder generell so in meiner Natur liegt, ich weiß es nicht. Wer ist denn der nächste Kreis? Leben eure Eltern noch? Ja, also Mutter und Vater leben. Also meine Mutter hat eine größere Bindung gehabt als der Vater, sag ich mal. Und die hat halt eine Tochter gehabt, die zum Todeszeitpunkt leider auch noch im Zug saß und unterwegs war. Achso, deine Schwester hat noch eine Tochter gehabt. Ja, genau. Ja. Mhm. Und der Vater von der Tochter ist halt auch schon verstorben, als sie 4 war, auch an Krebs. Und das macht die Sache irgendwie alles nicht leicht. Hast du auch noch Geschwister? Ich habe keine Geschwister, nein. Das ist im Grunde eigentlich meine Halbschwester, nur ich sag Halbschwester nicht, weil ich finde halb, das wertet irgendwie ab und das ist meine. Genau. Ja, ich liebe meine Schwester, von daher. Das wollte ich fragen, wie eng die Verbindung zwischen euch beiden war. Ja, also sie ist die Patentante von meiner großen Tochter, sag ich mal. Und ich sag mal, wir haben uns jetzt nicht jeden Tag gesehen, aber ich meine, wir Familie, das ist einfach meine große Schwester und die habe ich halt geliebt wie, ne, über alles. Du hättest für sie alles gemacht. Ja, natürlich. Ja. Weißt du, Mike, ich halte deine Reaktion für gar nicht so ungewöhnlich. Ja. Ich habe das sehr, sehr, sehr oft hier schon gehört und habe es im privaten Kreis auch erlebt, dass Menschen, die so etwas, das war ja ein Schockvorfall, da hat ja niemand mit gerechnet, dass manche Menschen für viele Wochen in einem Ausnahmezustand der Kühlheit sind, sag ich mal. Die organisieren, du hast gerade gesagt, du musst alles managen, wahrscheinlich managst du auch die Beerdigung und ja, alles. Genau, die ist Freitag, genau. Genau, am Freitag, diese Woche Freitag. Ja, genau. So, da ist man mit beschäftigt, da steht man, wie in Trance ist man in dieser Situation und kann nicht trauern. Ja. Ich garantiere dir, dass du in ein paar Wochen oder vielleicht schon nächste Woche deinen ersten Zusammenbruch haben wirst und weinen wirst. Mhm. Hast du schon mal geweint jetzt? Ich sag mal, im Krankenhaus habe ich geweint, weil meine Mutter so, ich war ja bis zur letzten Sekunde da. Ich sag mal, ich hab dich immer öfter gehört und ich habe mir so viele Ratschläge von dir, sag ich mal, die du anderen gegeben hast, einfach mitgenommen. Mhm. Und das hat mir eigentlich sehr viel geholfen, sag ich mal, auch vor Ort. Mhm. Und hat die Sache dann für mich halt erleichtert und dann war ich halt stark für die anderen, die natürlich dann, ich sag mal, sehr, ja. Ist ja auch okay so, wenn einer diese Rolle übernimmt. Aber ich will dir nur sagen, dass du dir da über dich überhaupt keine Sorgen machen musst, dass du irgendwie komisch gepolt bist, dass du nicht entsprechend reagierst. Das haben sehr viele Menschen in einer solchen Situation, was du gerade von dir beschrieben hast. Ich lebe halt einfach immer irgendwie so weiter. Sei froh, dass es, wenn nichts passiert. Ja, sei froh, dass es im Moment so ist. Somit kannst du alles managen. Wenn du jetzt auch noch zusammengebrochen wärst, für deine Eltern wird es schon schlimm genug sein, was gerade vorgefallen ist. Ja. Es werden Zeiten kommen, wo dein Herz und deine Seele sich schon meldet, da bin ich sicher. Ja. Gut. Ich freue mich nicht drüber, aber ja, ich hoffe zumindest, dass es dann passiert. Ne? Die Sendung ist gleich vorbei. Ich wünsche dir alles Gute und vielen Dank. Einen guten Abend wünsche ich dir. Tschüss. Noch, ne? Ciao. Ja, tschüss. In der Technik heute Nacht Andreas Fulford und morgen heißt unser Thema Feuer. Möchten wir gerne mit euch über all das reden, was ihr wegen und mit Feuer schon erlebt habt. Ab 0 Uhr, nein, wir sind morgen 1 Uhr, 5 Minuten später, 1.05 Uhr sind wir da. Radio ist live und WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Ciao.